die man nicht verkürzen kann. Na und natürlich ihr, die Troubadourenschar und manchmal auch ein bisschen Schnee vom letzten Jahr. À la Kumpane, sang es Bui, da kommt der Rhein, wir trinken unseren violetten Wein, wir trinken unseren violetten Wein.